Ihr Kinder unsterblicher Seligkeit, erlauben Sie mir, Sie mit diesem Namen anzusprechen. Denn Sie sind Kinder Gottes, heilige und vollkommene Wesen. So begrüßt Swami Vivekananda das Auditorium auf dem Parlament der Religionen, Chicago 1893. Sein Auftritt löst einen Sturm der Begeisterung aus und es beginnt die Karriere des Hinduismus in der westlichen Welt. Vivekananda mit bürgerlichem Namen Narendranath Datta, Sohn eines Rechtsanwalts aus Kalkutta, ist ein weltgewandter Mann, hochgebildet und bestens vertraut mit der Kultur der britischen Oberschicht in Indien. Andererseits ist Datta ein tiefgläubiger Hindu. Er findet schließlich seine Lebensaufgabe, als er dem Mönch Ramakrishna begegnet. Ramakrishna war ein hinduistischer Mystiker. Er lebte von 1836 bis 1886 und wird heute in Indien als ein Heiliger verehrt. Ramakrishna überzeugte weniger durch seine Kenntnis der Dogmen als durch seine Ekstasen, seine geistige Freude, seine Offenheit für das Göttliche, egal wie und in welcher Religion es sich zeigen mochte. Schreibt Martin Kämpchen, der Herausgeber dieses Buches, in seinem Kommentar, der mehr ist als das, nämlich ein gelungener Essay über den Neo-Hinduismus. Ramakrishna war ein Priester der Hindu-Göttin Kali. Weil die Kultur seiner indischen Heimat aber auch von arabischen und später von britischen Eroberern geprägt wurde, kam Ramakrishna ganz selbstverständlich auch in Berührung mit dem Islam und mit dem Christentum. Ramakrishna übte sich in die verschiedenen Kulte des Hinduismus wie auch in das Christentum und den Islam ein, um danach verkünden zu können, dass es viele Wege, jedoch nur einen Gott gäbe. Martin Kämpchen. Diese neo-hinduistische Botschaft seines Meisters nach dessen Tod um die Welt zu tragen, dazu fühlte Vivekananda sich berufen. Das vorliegende Buch versammelt wichtige Schriften von ihm und Reden, die er in den USA und in England gehalten hat, über die Wege des Yoga, auf welche sich begeben sollte, wer immer Gott erreichen will. Die Religion der Hindus besteht nicht in dem Ringen, an ein bestimmtes Dogma zu glauben. Sie besteht nicht darin zu glauben, sondern zu sein und zu werden. Das einzige Ziel ihrer Religion ist, durch ständiges Bemühen vollkommen zu werden, göttlich zu werden, Gott zu erreichen und Gott zu schauen. Dieser Yoga, sprich der Weg zu Gott, so wie Vivekananda, kann auf mindestens 4 verschiedene Arten beschritten werden. Als Kama-Yoga, Jnana-Yoga, Raya-Yoga und schließlich als Bhakti-Yoga. Kama-Yoga ist der Weg der selbstlosen praktischen Tätigkeit, Jnana-Yoga der Weg philosophischer Erkenntnis, Raya-Yoga ist der Weg meditativer Erfahrung und Bhakti-Yoga der Weg hingebungsvoller Liebe zu Gott und zu den Menschen. Jedem dieser 4 Wege ist ein spezieller Abschnitt dieses Buches gewidmet. Über Karma-Yoga zum Beispiel, den Weg der praktischen Tätigkeit, heißt es: Alle nach außen gehende Energie, die selbstsüchtigen Motiven folgt, wird vergeudet. Sie wird keine Kraft verursachen, die zu dir zurückkehrt. Bedenke, alle Arbeit dient nur dazu, die Seele zu erwecken. Selbstlosigkeit lohnt sich mehr. Nur haben die Menschen oft nicht die Geduld, sie zu üben. Christen werden ihre bevorzugte Form der Gottesverehrung in diesem Buch vornehmlich unter der Überschrift Bhakti-Yoga wiederfinden. Und wer sich für das Thema Meditation als Weg zu Gott interessiert, sollte vor allem im Kapitel Raya-Yoga nachlesen. Dort gibt es übrigens auch Ratschläge für die richtige Yogi-Ernährung. Denn reine Nahrung erzeugt einen reinen Geist und ein reiner Geist erinnert sich unentwegt an Gott. Reine Nahrung ist nach Vivekanandas Auffassung in jedem Fall fleischlos. Er schreibt: Es wäre besser, wenn Menschen, die Fleisch essen, das Tier selbst töteten. Dann würde sich der Fleischkonsum vermutlich drastisch reduzieren. Denn ein Mensch, der ein wirklicher Mensch ist, so wie Vivekananda, hat Mitgefühl nicht nur mit Wesen der eigenen Spezies, sondern auch mit Tieren. Er wird das Schlachtmesser nicht ohne Not selbst auspacken. Ein erstaunliches Buch, nicht graue Theorie, sondern ein grün-goldener Baum des Lebens. Vivekananda muss ein Redner gewesen sein, der sein Publikum begeistern konnte für eine religionsübergreifende Spiritualität. Wenn es je eine universale Religion geben wird, muss sie so unendlich sein wie der Gott, den sie predigen will. Ihre Sonne soll auf die Anhänger von Krishna und Christus, auf Heilige und Sünder scheinen. Diese Religion wird nicht brahmanisch oder buddhistisch, christlich oder islamisch sein, sondern die Summe von ihnen allen. Und sie wird dennoch unendlichen Raum zur Entwicklung haben.